Hi, good morning. Hallo, guten Morgen. Let's continue with that beautiful book of Colossians. Lass uns mit dem schönen Kolosserbrief weitermachen. This verse 13, this realm of death describes our former state. Vers 13, dieses Reich des Todes beschreibt unseren früheren Zustand. For we were held in sin's grip. Denn wir waren im Griff der Sünde gefangen. You see, so it again, just Paul is just re-emphasizing and explaining it. Siehst du, Paulus hebt das erneut hervor und erklärt es. He says the former state. Er sagt, der frühere Zustand. So he calls the sinful nature the former state. Er bezeichnet die sündhafte Natur also als früheren Zustand. And then look what he says. Schau, was er sagt. Then he says that we were held in sin's grip. Again, he uses the past tense. Dann sagt er, wir waren im Griff der Sünde gefangen. Er verwendet also wieder die Vergangenheitsform. So, you know, people Menschen, who insist that we still have this sinful nature struggle, die immer noch darauf bestehen, dass wir diesen Kampf gegen die sündhafte Natur haben, they are completely defying what happened to the cross and what the Bible in Colossians says so clearly. Widersetzen sich völlig dem Kreuz und dem, was die Bibel hier in Kolosser so klar sagt. You know, Paul clearly says it's a former state and he puts it in the past tense. We were held. Paulus bezeichnet es als früheren Zustand und setzt es in die Vergangenheitsform. Wir waren gefangen. Oh, how I long for Christians to wake up and grasp this truth. Wie sehr sehne ich mich danach, dass die Christen aufwachen und diese Wahrheit ergreifen. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because the truth is that sincere and honest Christians want the victory over sin. In Wahrheit wollen aufrichtige und ehrliche Christen doch den Sieg über die Sünde. You know, I know so many, many, many Christians Ich kenne so, so viele Christen. who have struggled against sinful habits for decades of their lives and they are tired. Die Jahrzehnte ihres Lebens gegen sündhafte Gewohnheiten ankämpften und die müde sind. No, I've heard them say over and over again, many different people. Ich habe viele verschiedene Leute immer und immer wieder sagen hören. I'm so tired to fight against this. I just have to give up. And then they surrender to sin. Ich bin so müde dagegen zu kämpfen, dass ich aufgebe. Und dann geben sie sich der Sünde hin. You know, and my heart breaks for these people. Mein Herz zerbricht für diese Menschen. Because they are not people who just say, ah, oh, you know what, I just want to sin. Denn das sind keine Leute, die einfach sündigen wollen. They are people who honestly and sincerely love God and don't want to sin. Sondern sie lieben Gott wirklich aufrichtig und wollen nicht sündigen. And I tell you why I understand these people, my heart breaks. Ich sage dir, warum ich diese Leute verstehe und mein Herz für sie bricht. Because I identify myself. Weil ich mich mit ihnen identifiziere. You know, when I struggled against my habits and I did everything to get victory, fast and pray, and nothing changed, it was awful. Denn als ich gegen meine Gewohnheiten ankämpfte und alles tat, um Sieg zu erhalten, fastete und betete, sich aber nichts veränderte, war das furchtbar. It was so frustrating. Es war so frustrierend. You know, it's by the grace of God that God kept me close to his heart. Es war die Gnade Gottes, dass mich eng an seinem Herzen hielt. But you know, one day, and it was such a beautiful moment. Aber eines Tages, es war so ein herrlicher Moment. I cried out to God. Da schrie ich zu Gott. God set me free from this sinful habit. Gott, befreie mich von dieser sündhaften Gewohnheit. And God spoke to me and I heard his voice so clear in my heart. Und Gott sprach zu mir und ich hörte seine Stimme sehr deutlich in meinem Herzen. He said, Reinhard, I can't. Er sagte, Reinhard, das kann ich nicht. You know, I knew it was the voice of God. Ich wusste, dass es die Stimme Gottes war. I felt no condemnation. Ich empfand keine Verdammnis. But when he said that and I began to think about it, I felt the deepest frustration you can imagine. Aber als ich darüber nachdachte, fühlte ich die tiefste Frustration, die du dir vorstellen kannst. I said, Lord, why can't you? Ich sagte, Herr, warum kannst du nicht? And he said, because I already did. Und er antwortete, weil ich es schon gemacht habe. Do you know, and literally in one instant my eyes opened. In buchstäblich einem Augenblick öffneten sich meine Augen. That's why I wrote the book Free from the Power of Sin. Daher habe ich das Buch Frei von der Macht der Sünde geschrieben. Do you know, and as I began to study this subject, I realized the Bible is so clear. Als ich anfing, dieses Thema zu studieren, merkte ich, dass die Bibel sehr eindeutig ist. Look at this. Schau. The realm of death, which is talking about our former state, the sinful nature. Das Reich des Todes beschreibt unseren damaligen Zustand, also die sündhafte Natur. If it's a former state, that means it doesn't exist anymore. Es ist ein vergangener Zustand, der also nicht mehr existiert. He said, for we were held in sin's grip. That's a past tense, it doesn't exist anymore. Es heißt, denn wir waren im Griff der Sünde gefangen. Das ist die Vergangenheitsform, also ist es nun nicht mehr so. You know, if all those wonderful, sincere Christians who really try to get victory over sin, wenn all die wunderbaren, aufrichtigen Christen, die versuchen, den Sieg über die Sünde zu erlangen, and I know there are some people who just want to sin and they will never be free. Und ich weiß, es gibt Leute, die wollen einfach sündigen und diese werden nie frei sein. But in my experience, aber meiner Erfahrung nach, it's like this. Ist es wie folgt. The majority of the people who surrender to sin, I believe it's a majority of Christians. Ich glaube, die Mehrheit der Christen, die sich der Sünde hingegeben haben, they really don't want to sin, they want to please God. Wollen wirklich nicht sündigen, sondern Gott gefallen. But they just can't handle this tiring battle anymore. Aber sie können diesen ermüdenden Kampf nicht mehr ertragen. And my heart breaks that I can somehow bring this truth to them. Und mein Herz zerbricht, dass ich ihnen irgendwie diese Wahrheit vermitteln kann. So here's what I really want you to understand. Ich möchte also wirklich, dass du verstehst. That it's a past thing. You must never put your focus in your sinful nature. Dass es eine vergangene Sache ist und du niemals deinen Fokus auf deine sündhafte Natur legen darfst. In your heart you have to believe that you are really resurrected with Jesus and you are a new creation. In deinem Herz musst du glauben, dass du wirklich mit Jesus auferstanden und eine neue Schöpfung bist. You are righteous and sin cannot control you anymore. Du bist gerecht und Sünde kann dich nicht mehr beherrschen. Look how it beautifully finishes it up. Schau, wie schön er das abschließt. But now, that's the present state. Aber jetzt, das ist die Gegenwartsform. Now, jetzt, we have been resurrected out of the realm of death. Sind wir aus diesem Reich des Todes auferweckt worden. Look at this. Und schau. Never to return. Um nie wieder zurückzukehren. Never to return. Um nie wieder zurückzukehren. How many Christians keep turning back? Wie viele Christen schauen immer wieder zurück? You know, they turn back to what they've done yesterday, to the failure yesterday, and to how sin controlled them yesterday. Sie wenden sich wieder dem zu, was sie gestern getan haben und wie Sünde sie gestern kontrolliert hatte. Paul says, "Do not turn back." Paulus sagt, wendet euch nicht wieder zurück. And he tells us why. Und er sagt auch warum. For we are forever alive and forgiven of all of our sins. Denn wir sind für immer lebendig und uns sind alle unsere Sünden vergeben. Listen, don't turn back to your sinful nature. It's done with, it's finished. Hör zu, kehre nicht wieder zurück zu deiner sündhaften Natur. Mit ihr wurde abgerechnet, sie ist erledigt. Live by the finished work of the cross. Lebe aus dem vollbrachten Werk am Kreuz. And his burial and resurrection. Und seinem Begräbnis und Auferstehung. See you tomorrow. Bis morgen.